Erinnerungen aus der Heiligen Apostolischen Katholischen Assyrischen Kirche des Ostens. Seine Heiligkeit Merzusib Knanisau. Erzbischof von Chamisdin und Rustaka. Donnerstag, 18. Mai 1893, Merzisuhu, Türkei. Bis Sonntag, 3. Juli 1977, Bagdad, Irak. Eine kurze Biografie. Vor einigen Jahrhunderten wurden die Assyrer durch eine gefährliche Phase in ihrer langen und vielseitigen Geschichte vorbei. Sie wurden von allen Seiten von Fanatiker und nichtchristlichen Nationalitäten, die keinen Hehl aus ihrer bösen Absichten, um sie ständig zu belästigen, es sei denn sie gab ihren christlichen Glauben umgeben. Die Assyrer wurden für alle Arten von abscheulichen Verbrechen von Mord bis Rascheln ihrer Tiere, Entführungen und Angriffe auf ihre junge Frauen, und schlimmer noch, Begehen Sakrileg gegen geistliche und heiligte Kirche Eigenschaften unterzogen. Seit dem 1. Jahrhundert, geweiht der Kirche des Ostens ihre Prälaten aus einer Versammlung von ihren Kollegen. Elevation der Erzbischöfe oder Bischöfe in den nächsthöheren Rang wurde mit in gleicher Weise behandelt. Im Falle A. Sie ist frei aufgrund des Ablebens des bisherigen Amtsinhaber, wurde ein Termin gesetzt, um Wahlen für einen Nachfolger zu halten. Qualifikation Prälaten aus weit verstreuten Diözesen würde sofort fahren sie mit dem vorgegebenen Ort, wo Stimmabgabe stattfinden würde. Jeder Prälat wurde von einer ziemlich großen Gefolgereisen für Tage, Wochen oder Monate durch sehr rauen und gebirgigen Gelände oder trockene Wüste begleitet. In den meisten Fällen würden ihren Weg kreuzen Gebieten von wilden und barbarischen marodierenden Stammesangehörigen, die auf ihre unschuldigen Opfer zu plündern und töten prüet bewohnt. Diejenigen, die den Tod in den Händen von Banditen entkommen, verloren ihr Leben durch Krankheit, Seuchen oder Unfälle, die aus einer sehr ermüdend langen Reise zu Fuß oder auf dem Rücken von Maultieren, die einzige Transportmittel zur Verfügung zu jener Zeit gemacht. Um gegen diese katastrophale Katastrophen von der Kirche gelitten zu sichern, jedes Mal, wenn eine Versammlung aufgerufen, einen Prälaten zu wählen war, kam die Hierarchie mit einem vernünftigen Vorschlag, der das Risiko des Verlustes so viele kostbare Leben von denen alle sich engagiert in den Dienst hatte verringern würde des Herrn und der Menschheit. Um ihre Domains mit großer Weisheit und Sorgfalt verwalten, präsentierten sie eine Empfehlung an die zeitliche Führung, Klerus und der Laien, was darauf hindeutet, dass unter den gegebenen Umständen wäre es ratsam, nicht zu Wahlen für Bischöfe, Erzbischöfe und der Katholikos Patriarch halten, das Oberhaupt der Kirche, sondern um eine erbliche Anlage, wo ein Prälat nach seinem Tod, ist es, durch einen Thronfolger ob von Geburt an im Zölibat strenge Kirchenzucht gebracht abgelöst werden einzuleiten. Der Erbe geweiht wurde, wenn er gefunden wurde, alle Tugenden und andere Qualifikationen einer Person, die die geistige Führung der Herde ihm anvertrauten übernehmen war erforderlich besitzen. Neben nachdem meisterte die Riten und die Liturgie sollte seinen Rekord ohne irgendwelche Übertretungen, die unvereinbar mit den Grundsätzen der Kirche sind sein. Er hat einen Eid schwören, treu zu sein, dem Haupt der Kirche und versprechen, die Kirche selbstlos zu dienen, mit Hingabe, Opferbereitschaft und Integrität. Diese Hypothese wurde gründlich beraten bei der zeitlichen Führung und nach Rücksprache mit ihren Anhängern kamen sie einstimmig für den Vorschlag. So ist die hierarchische Beratung war voll mit größter Überzeugung von der Führung mit dem allgemeinen Konsens der Menschen unterstützt. In einer Sondersitzung der Synode wurde dieser Vorschlag angenommen und in Kraft als Syndikusrecht. Dieses Gesetz fordert jeden Prälat zu haben, seinen erstgeborenen väterlichen Neffen bis unter kirchlicher Aufsicht gebracht, völlig in den komplizierten Lehren der Kirche Dogma in Vorbereitung geschult werden, um der Lage sein, den Titel und die bischöfliche Behörde von seinen Vorgängern zu dem Zeitpunkt ausgeübt Erben von seinem Ableben. Die Kirche auch löschte spezifische Leitlinien, wie der Erbe ist, von der Kindheit zum Erwachsenenalter erhöht werden, um für die Übernahme des hoch angesehenen geistlichen Amtes qualifizieren. Es war nach dieser langen Tradition der Kirche des Ostens übte die Mutter des verstorbenen Erzbischof Merzusib Knanisau, wenn sie mit ihrem Kind, die in den Dienst des Herrn geweiht wurde konzipiert, Selbstverleugnung durch den Verzicht auf alle Lebensmittel aus tierischem Fleisch oder einer der Zutaten bis zu dem Zeitpunkt der im Jahr 1893 geboren wurde. Von dem Moment an wurde er geboren, wurde Merzu Sipknanisho in starren Rücksicht auf die kanonische Anforderungen gebracht. Die meisten Assyrer sind sich bewusst, dass Merzusip aus einer langen Reihe von Nachfolge kommt in der Familie der Merzknanisho, den Namen von allen, die die Erzbischöfe von Chamisdin das zweithöchste Amt in der Kirche des Ostens siehe beitreten getragen. Dieser Erzbischof Zelle Chamisdin und Rustakar wurde im Dorf Merzishu in der Provinz Chamisdin, Türkei. Das Merzishu-Kloster, in dem Anfang des 5. Jahrhunderts, enthielt das Büro und die offizielle Residenz des Erzbischofs. Das Merzknanisho-Familie ist bekannt für seine Frömmigkeit, Sanftmut und Adel bekannt. Laut historischen Dokumenten erhalten, 12 Erzbischöfe haben dieses erhabene Amt innerhalb der Kircheverwaltung besetzt, haben alle von denen sich bewährt, ohne den Schatten eines Zweifels, mit spirituellen Solidität, ungestörten Tugenden, Klugheit und Weisheit ausgestattet werden, außerdem ihre Treue und Hingabe gegenüber den Führern der Kirche schon immer eindeutig und unbeugsame. Die Gräber von 5 ihrer heiligen Väter, im Tempel des Merzishu-Kloster begraben, kann leicht erkannt werden von den gravierten Steinen noch intakt. Die Gräber von 3 weiteren verstorbenen Erzbischöfe konnte nicht gefunden, wie der Tempel viele Veränderungen im Laufe der letzten mehreren hundert Jahren unterzogen wurde. Der 9. Erzbischof in dieser Linie der Nachfolge wurde zum Ausruhen in der Kirche von Pnaishmoni im Dorf Karokin in der Provinz Bhutan, Türkei gelegt. Er wurde von einer Pilgerfahrt Rückkehr ins Heilige Land, als er plötzlich mit einer tödlichen Krankheit, die sein Leben endete, infiziert. Der 10. Erzbischof von Chamisdin verstarb im Laufe eines seiner Routinebesuche in den verschiedenen Pfarreien unter seiner Gerichtsbarkeit. Auf Antrag seines treuen Gemeindemitglieder, die ihm verehrt tief, wurde in der Kirche von Merz Thomaschlika, Sankt Thomas der Apostel, Kirche im Dorf Balolan, Tagawa und Nordwest-Iran interniert. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verlor Merzisk-Aknanisho, der 11. Erzbischof in seiner Linie, sein kostbares Leben, wie viele andere Tausende seiner Menschen, die während der langen Flucht von ihren Vorfahren Heimat in der Türkei umgekommen und Iran sie gekreuzt hohen Bergen und tiefen Schluchten auf der Suche nach einem sicheren Hafen, um ihre müden Knochen ausruhen. Cholera und andere tödliche Krankheiten nahmen das Leben von 2/3 des gesamten assyrischen Bevölkerung. Merzisk-Aknanisho, die glaubten, ein wahrer Heiliger war, wurde in Kermanshah, einer Stadt an der östlichen Grenze des Iran, begraben. Ein Schrein wurde über seinem Grab errichtet worden, um die Tausende aus allen religiösen Sekten, Pilgern jedes Jahr aus allen Teilen des Iran. Der 12. und letzte der Erzbischöfe der Merzknanisho-Familie in die Kirche gestiftet war seine Seligkeit der späten Merzusipknanisho, Gott sei seiner Seele gnädig. Er wurde in den Himmel von seinem himmlischen Vater am Sonntag, dem 3. Juli 1977, in der Stadt Bagdad, der Hauptstadt des Irak, Betnara, genannt. In einem frühen Alter, während ein kleiner Junge, war er sich bewusst, was erhabener Position, die er geweiht war, so hatte er auswendig die komplette eucharistischen Riten in der Kirche von einem Diakon oder Priester durchgeführt gelernt. Er wurde von einem angemessen Gelehrter, Reverend Rihana, seines Vaters Onkel, der auch in der aramäischen, russischer und türkischer Sprache und einer Autorität in östlichen Theologie bewandert, unterrichtet. Reverend Rihana war der Leiter des Priesterseminars Merzishu-Kloster und er unterrichtete an einer Reihe von Studenten für das Priestertum. Von diesem Seminar viele abgestuft, um Bischöfe und Priester in verschiedenen Diözesen und Pfarreien geworden. Als er 12 Jahre alt war, Jugend, wurde Merzusip zum Diakon geweiht. Bis 1912 Merzusip hatte bereits eine gründliche Kenntnis der Theologie erwarb, und deshalb wurde er gefunden, gut geeignet, um zum Priester geweiht werden. Im Jahr 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, wurde er als Delegierter geschickt, die den Erzbischof Merzisk-Aknanisho, in einem wichtigsten Treffen von seiner Heiligkeit Merz Binyamin Shimon der Katholikos Patriarch an der patriarchalischen Zelle genannt teilnehmen in Kvtsjanis, Türkei, die Bedeutung gemeint war, um die Auswirkungen des Weltkrieges auf der Kirche und der Nation zu besprechen und vorzubereiten für die Veränderungen, die voraussichtlich stattfinden wurden. Dort wurde er zum Bischof am Montag, 10. August 1914, von seiner Heiligkeit geweiht und war als Assistent des Patriarchen ernannt. Er blieb bis 1916 in Kvtschanis, als die Assyrer mussten ihre Heimat und all ihr Hab und Gut als Folge des Ersten Weltkriegs verlassen. Nach dem heimtückischen Ermordung des Patriarchen Merz Binyamin 1918 angenommen Merzusib zu einem großen Teil die Führung der Nation, bis die Assyrer kamen in den Flüchtlingslagern, bis durch das Rote Kreuz und der Völkerbund gesetzt, bei Baakuba, Irak im Jahr 1918. Im Dezember des Jahres 1918 seine Lordschaft wurde in den Rang eines Erzbischofs in Bagdad, Irak erhöht, von dem verstorbenen Patriarchen Merz Pullus Schimun. Wenn Merz Isai Schimun der Katholikos Patriarch im Jahr 1933 wurde von der Marionette monarchische Regime des Irak verbannt, war Merzusib Knanishau, die mit der Verwaltung der Kirche im Irak und im Nahen Osten. In 1973, als Merz Isai Schimun seine Position als Katholikos Patriarch trat, wurde Merzusib Knanishau mit Verantwortung für die Verwaltung der Kirche des Ostens in der ganzen Welt übertragen. Zur gleichen Zeit die irakische Regierung ein Dekret zur Ernennung Republikaner Merzusib Knanishau als Oberhaupt aller Assyrer im Irak. Am Sonntag, den 3. Juli 1977, um 01:10 Uhr seine Seligkeit verstarb in Bagdad, Irak. Sein Tod fällt mit dem Fest jedes Jahr gefeiert in Erinnerung an Merz Tomaschlika, Sankt Thomas der Apostel. Seine Beerdigung fand am Mittwoch, 6. Juli 1977 durchgeführt, an der Kirche von Merz Gevargis in Dora, einem Vorort von Bagdad. Die Teilnahme an den Diensten war seine Seligkeit Merz Nasai, Erzbischof von Libanon, die aus Beirut für den Anlass flog, von Merz Daniel, Bischof von Kirkuk, Irak, und eine sehr große Zahl von Priestern und Diakonen unterstützt. Mehr als 12.000 Menschen kamen aus allen Teilen des Irak in den Trauerzug des verehrten und heiligen Figur, die geliebte war und verehrt von allen, die ihn kannten, zu beteiligen. Eine große Anzahl von Würdenträgern nahmen die Trauerfeierlichkeiten, darunter ein hochrangiger Regierungsbeamter, die seine Exzellenz Ahmed Hassan Aluminium Bakar, der Präsident der Irakischen Republik, andere Minister und Beamte, die römisch-katholische Erzbischofvertretung seiner Heiligkeit dem Papst als Botschafter im Irak, seine Heiligkeit Merz Paulus Schekau, der Patriarch von Babel der chaldäischen Kirche, seine Seligkeit Merz Ignatius Zaka von der syrisch-orthodoxen Kirche, Merz Andravos Sanna, Leiter des Kongresses für assyrische Sprache und viele andere. Um 10 Uhr beklagte die drapierten Sarg der spirituelle Führer von Klerus getragen, als Sargträger, wurde von Merz Gevargis Kirche entfernt und in einem Leichenwagen durch Tausende von Trauernden aus allen christlichen Konfessionen und Muslime zu folgen, mit Tränen der Trauer, ein Verlust von über ihre Gesichter. Hunderte von Jugendlichen aus unseren verschiedenen Pfarreien folgten dem Sarglagerskränze aus Girlanden und Fotos des verstorbenen Geistlichen. Wenn die Autokolonne-Prozession in St. Marienkirche in Nairaya, die letzte Ruhestätte des heiligen Mann ankam, war eine sehr große Menschenmenge dort versammelt für Stunden. Nachdem die letzten Riten in Übereinstimmung mit der kirchlichen Tradition verabreicht wurden, dann werden alle Trauernden bezahlt ihren letzten Tribut zu dieser geliebten Hirten, der seine Herde verlassen hat. Er die Tugenden wie Sanftmut, Liebe, Hingabe, Güte, Treue, Vergebung, Integrität besaß, Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Seine geweihte Körper in den Boden und von den Knochen floh Trost und Trost in die Herzen derer, die in seinem Gedächtnis beten begraben wurden. Der verstorbene Merzusib Knanishau hat viele Bücher wie Gebetkas Kohl, ein Buch der Hymnen geschrieben und übersetzt hat die Liturgie der Weihe, die Kirchesakramente und andere. Er hat viele Bücher seiner eigenen, darunter Kompositionen vom Lob an religiösen Feiertagen gesungen werden, von denen viele in dem Buch Durgama veröffentlicht verfasst. Der heilige Lichtstrahlung, die von seinem heiligen Gesicht strahlte, immer von Tausenden, die privilegiert gehabt zu haben, eine Audienz bei ihm waren, in Erinnerung bleiben. Er folgte aufmerksam in die Fußstapfen seines Herrn und Meister, Jesus Christus, und er ist nun in Gemeinschaft mit ihm im Himmel. Er predigte Toleranz, Mitgefühl, Großmut und Bescheidenheit, Treue und wie moralisch zu verhalten. Es ist angemessen, dass er jährlich begangen werden und ein Fest nach ihm benannt. Für die vielen Anhörungen zugeschrieben seine wunderbare Touch sind ein sichtbarer Beweis, dass er gewährt Unantastbarkeit von der Synode des Heiligen Apostolischen Katholischen Assyrischen Kirche des Ostens zu werden verdient. Seine Seele wird nie in Frieden ruhen, wenn die Menschen, die er so sehr liebte und führte seit mehr als einem halben Jahrhundert, erreichen ihr gottgegebenen Rechte auf Selbstbestimmung und Sicherheit in einer Heimat, das sie stolz ihr eigen nennen. Zusammengestellt von Yasuo Cherry, Toronto, Kanada. Wednesday, 29. Mai 2013.